Ja, wenn der Flusskiesel wieder podcastet, dann kann der Kaffeeschlürfer ja nicht hinten anstehen. Holper ich jetzt mal diese lustige Folge ein, die noch gar nicht lustig gewesen ist. Es ist die 19. Folge des Kaffeeschlürfers nach dem 16.06. Das ist auch schon wieder 4 Monate her und davor war es 1 Monat her und da waren es 3 Monate Pause. Also so richtig regelmäßig passiert das hier immer noch nicht. Gut, wir haben gerade Konzerte hinter uns. Also ich und Tatjana waren in Hamburg bei meinem Bruder auf Einladung zu einem Christian Steifen-Konzert. Der in der großen Freiheit 36 heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Laden selbst große Freizeit heißt. Oder große Freiheit 36, weiß der Geier. Das war ein Laden mit so. Nein, also angeblich waren da 1200 Leute drin. Irgendwie so. Und das wäre wohl bislang das größte Konzert von Christian Steifen auf eigene Rechnung sozusagen gewesen. Das heißt, er braucht auch gar nicht mehr so ganz so viele Konzerte machen, wie er das bei früheren Touren gemacht hat. Also jeweils macht er das nicht. Brötchen. Er ist also dieses Jahr noch nicht, er kommt nicht in der Schweiz. Da waren wir ja letztes Jahr, haben wir ihn besucht. Ja, und das Hamburger Publikum war schon, also er hat diesmal ein paar seichtere, zweimal Walzer gemacht und mal was Langsameres, was er bislang noch gar nicht gespielt hat. Und da war das Hamburger Publikum schnell nicht mehr ganz so abfeierungswürdig. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, irgendwie so am Hamburger Publikum, da gibt es andere Publikonze, die intensiver da mitgehen. Also insofern, jetzt waren wir auch mal in Hamburg. Schön, das nächste Mal in Hamburg müssen wir nicht unbedingt haben. Weil wir haben ja heute schon wieder Köln. Köln waren wir auch noch nicht. Köln sind wir wohl heute Abend. Mit Michi von denkweite.de. Was eigentlich, braucht man nicht draufklicken. Weg, weil der postet gar nichts. Mehr. Hat aber schon mal. Gepodcastet hat er, glaube ich, nie. Auf jeden Fall, der Michi ist mit dabei. Und der Michi war auch gestern mit dabei, als wir bei Nervling waren im Pitcher oder im Pitcher 23, je nachdem. Noch so ein Laden, wo man nicht ganz genau weiß, wie heißt der jetzt eigentlich genau, in Düsseldorf. Das ist also ein Laden, da passen vielleicht 80 Leute rein, also 50. Also ab 50 wird es eng. Die machen wohl Konzerte, die machen aber auch Poetry Slams. Ist wohl empfehlenswert. Ich bin ja nicht so der Poetry Slam-Fan. Aber das ist da wohl sehr, sehr, sehr gut besucht. Gestern war Nervling da. Zum dritten Mal, wie mir der Mensch hinter der Theke gesagt hat. Nervling ist eine Band, die gewonnen hat, auf dem Deichbrand-Festival zu sein oder so. Und da waren sie immerhin. Aber der ganz große Durchbruch ist irgendwie noch nicht da. Und deswegen wird das unsere Polterabend-Band. Das heißt, ich hatte zwar eine andere erst im Visier. Aber es gibt ja immer so zwei Leute in der Beziehung und da sagt ich will aber die andere und ich zahle das dann auch. Ja, dann soll es halt so sein. Dann kommt halt Nervling zu unserem Polterabend. Herzlichen Glückwunsch, Nervling. Erster in unserem gestrigen Polterabend-Contest bei einer einzigen Band, die zur Wahl stand. Die waren aber wirklich gut. So, und die haben jetzt auch. Ich halte mal eben die Kamera ins Mikrofon. Nein, ich halte die CD ins Mikrofon. Ist das? Ja, es ist, glaube ich, die aktuelle CD. Produced by Tom Bertel and Maura Zerfling. Es wird also auf Englisch gehalten. Sie singen ja auch auf Englisch. Und ich meine, hier steht doch 2015 im Eigenverlag quasi rausgekommen. Nervling und das aktuelle Album heißt Maracuja in the Corn Viper Sunbeam von Nervling. Wenn Sie das bitte jetzt aufschreiben würden, Nervling, Maracuja in the Corn Viper Sunbeam. Nervtöter Maracuja im Mais, Viper, Sonnen. Was heißt denn Viper? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele. Wir waren ja gerade in Miami. Nächstes Thema. Wir waren gerade in Miami. Es fällt schon auf, wie viele Grundvokabeln eigentlich manchmal so fehlen. Wo man denkt, von wegen, dass du jetzt ein total simples Wort weg warst. Ja, wir waren in Miami, nächster Sprung. 7 Tage. Ich hatte lustigerweise noch tollen Bürokratiekrams nebenbei zu bewältigen. Deswegen war das mit dem Genießen so eine Sache in Miami. Und ansonsten war es auch sehr warm und wir waren relativ für wenig Geld da. Also irgendwie 290 € hin und zurück für 2 Leute. Oder pro Nase. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn man selber die Rechnung nicht bezahlt, dann weiß man das nicht so. Es war also trotzdem ziemlich günstig. Das wird wohl für pro Nase gewesen sein. Das andere wäre ja mega günstig. Also es war trotzdem ziemlich günstig und in Miami waren wir vor dem Hurricane, der da nicht gerade eingeschlagen ist, aber wir waren vor dem Hurricane da. Und da war es sehr warm. Man konnte also, wir waren in Hallandale, das ist so mittlerweile so eine Russian Community sitzt da sehr stark. Dort haben wir bei Tatjanas Eltern, oder ihre Mutter und ihrem Stiefvater. Oh, ich glaube, ich mache mal Pause. Und weiter geht's nach einem relativ sinnfreien Telefonat, dass man also nicht weitergekommen ist, irgendwas zu tun, naja, irgendwas zu beschließen und deswegen auch keine aktuelle Auskunft geben kann über irgendwelche Entwicklungen, weil es die offiziellerweise noch gar nicht gegeben hat. So. Ich war, glaube ich, bei Miami, also ihre Mutter von Tatjana, die Mutter von Tatjana wohnt in Hallandale, in so einem, ja, eigentlich Ferienapartment. Eigentlich sind das so Ferienapartments, das ist also so ein länglicher Apartmentbau, wo sehr viele, ich glaube, Kanadier irgendwelche Häuser gekauft haben und die kommen dann ab November, also wenn ich das richtig verstanden habe, so ab November und verbringen dann die Wintermonate in Miami, weil man dann immer schön schwimmen gehen kann. Das haben wir auch gemacht. Im September ist es da noch einigermaßen knallig warm. Bleibt ja auch scheinbar so. Und man kann von da aus sehr schnell halt mit dem Auto zum Strand fahren, zum Hallandale Beach. Da ist alles also nicht so etepetetische Gimmicki. Das ist schon ganz nett. Man kriegt, also wir haben immer relativ fix irgendeinen ganz guten Platz gekriegt. Das Meer war ein bisschen schmutzig, aber akzeptabel. Und ansonsten war es irgendwie nicht so besonders. Wir hatten irgendwie so drei verschiedene, was man in Miami alles mitnehmen muss und haben es durchgelesen und war irgendwie so, ja, das wollen wir irgendwie alles gar nicht so. Dafür wollen wir die Zeit dann gar nicht hergeben, dass wir da irgendwas suchen und es dann vielleicht nur so, naja. Ein paar Sachen haben wir da mitgenommen. Wir waren also in Little Havana und haben die Domino spielenden alten Herren, die angeblich Kolumbianer sein sollen oder darstellen sollen, was auch immer, gesehen und sind auch im, ja, irgend so ein kubanisches Restaurant mit französischem Namen, kommen gerade nicht drauf. Irgendwas mit V? Nee, es kommt nicht. Wieso kommt es auch nicht? Ich könnte es wahrscheinlich übersetzen, aber mir fällt der Name jetzt gar nicht ein. Und da hatten wir halt irgendwas, was, naja, das Essen, was wir da hatten, oder was uns empfohlen worden ist, halt auch in einem so einem Miami-Ratgeber, das war, naja. Hackfleisch mit Mais und irgendwie was dabei. Das war keine Kulinarität, die man jetzt unbedingt haben musste und nie wieder vergessen wird, weil ich habe es ja schon wieder vergessen. Und da haben wir so eine gewisse Art von Standardprogramm halt mitgemacht, die war okay, aber es war jetzt nicht wirklich so prickelnd. Und andere Sachen hatten wir dann auch. Und eigentlich dieses zum Strand gehen war dann doch das Entscheidende, beziehungsweise wir hatten auch einen Pool. In dieser Ferienanlage gibt es einen Pool. Und da kann man halt nachts um 11 immer noch schön schwimmen gehen. Wenn da keine Sau ist, ist das wirklich ganz nett. Ich habe mir natürlich am zweiten Tag sofort einen mega Sonnenbrand geholt. Und deswegen war ich halt sehr oft in diesem Pool, um halt die Schultern wieder ein bisschen kühlen zu können. Das hat auf der Krim irgendwie auch geklappt. Also ich hole mir immer zuerst einen Sonnenbrand, also aus reiner Tradition. Und am nächsten Tag habe ich auf der Krim, also bin ich im T-Shirt schwimmen gegangen und dann war das mit dem Sonnenbrand gegessen. Das hat in Miami überhaupt nicht funktioniert, im Gegenteil. Also ich habe eigentlich den lustigen, sehr doofen Fehler gemacht, halt auf den Sonnenbrand irgendeinen Öl drauf zu kippen. Das brannte es unheimlich richtig. Das war total daneben. Und irgendwie eine andere Beruhigungscreme. Ach, das war, glaube ich, so ein Spray, so ein amerikanisches Spray. Und das war auch, das brannte auch unglaublich. Und ja, ich glaube, diese Sprays in Amerika für Sun, After Sunburn. Da sollte man sich was aus Deutschland mitbringen, glaube ich. Also, das sind die amerikanischen Sachen, glaube ich, nicht so ganz empfehlenswert. So, und habe ich von Nervling schon zu Ende erzählt? Also, Nervling ist eine Gruppe, sie kommt Moira, M-O-I, M-O-I-R-E, Moira, glaube ich, heißt sie. Das ist auch schön, dass man das nicht mehr weiß. Ich habe doch hier die Platte hier. Es steht doch auf der Platte. Mensch, Herkenhoff. Es steht doch auf der. Mensch, Kaffeeschlürfer. Es steht auf der Platte. Und zwar, Moira, hilf mir, Moira. Moira. Moira heißt sie wohl nicht. Sehr flink. Also schon ein kreativer Name. Und Tom Bettel. Aus Kiel. Also sie kommt von aus Sylt und er kommt aus Kiel. Waren gestern im Pitcher, soweit war ich glaube ich schon, immerhin und sowas. Und die haben ein Konzert gemacht. Das war glaube ich relativ speziell zusammengewürfelt. Also sie haben wohl, wann auch immer, eine 15-monatige Tour um die Welt gemacht und in jedem Land, wo sie gewesen sind, haben sie einen Song gemacht. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob das Album Maracuja in the Corn, Viper Sunbeam, das Ergebnis davon ist. Ich glaube, weil ich meine, ein paar Songs sind nämlich genau deswegen da angekündigt worden. Whatever. Und wir hatten, wie gesagt, Michi und seine Freundin mit dabei. Die haben wir spontan angequatscht, von wegen, hey, habt ihr nicht Bock? Und die wohnen tatsächlich da um die Ecke, das wusste ich gar nicht. Die sind also in 20 Minuten zu Fuß, sind die halt irgendwie so da. So dass das für die durchaus ein lohnenswertes Ding gewesen ist. Und es hat denen auch sehr gut gefallen. Und Tatjana hat es halt so gut gefallen, dass sie halt in der Pause, die haben eine Pause gemacht, die beiden für den Polterabend engagiert hat. Und war auch wirklich hin und weg von den beiden. Und das Schöne war eigentlich auch, dass sie auch die Spannung halten konnten. Da war jetzt nicht irgendwie ein Song dabei, der mal irgendwie so aus dem Rahmen gefallen ist. Das passte alles wunderbar zueinander. Es ist vielleicht ein bisschen lahm, wenn ich das so sagen darf. Hat so seinen eigenen Rhythmus. Wir haben also eine andere Band vorgezogen vor Nervlegen für unsere Hochzeit, unsere Hochzeitsfeier. Und ja, das ist also wirklich so. Als Hochzeitsband finde ich die anderen auch besser, aber natürlich, Nervling hat ein eigenes Repertoire und insofern da auch sind sie da, spielen sie in etwas anderer Liga. Und die Entscheidung jetzt für, ich finde, die Entscheidung bereue ich nicht, dass sie die anderen für den Hochzeitsband, weil ich finde, das brauchst du mehr so Mainstream. Musikgeschmack und so eine Band, auf die man sich eben halt ein bisschen einlassen muss. Das geht bei Nervling einfach, aber man muss halt sich ein bisschen einlassen. Das finde ich dann besser für den Polterabend und da zwingen wir die Leute dann, sich darauf einzulassen oder die Musik zu ignorieren. Also das wird schon gut da klappen. Ja, es war also irgendwie so fast keine Sau da, waren vielleicht 30, 40 Leute da. Nicht so viel. Und mir hat auch einer erzählt, dass sie hätten schon versucht, dem Veranstalter zu sagen, sie sollten noch Nervling mal am Wochenende buchen und nicht nur immer während der Woche oder irgendwie zu so Randzeiten. Und da hätte wohl der Veranstalter ein bisschen, weiß nicht, ob das viele kommen und keine Ahnung was. Und das haben wir auch nicht so ganz verstanden. Also ich glaube, da darf man Nervling auch ein bisschen unterstützen. Also von nichts kommt nichts. Aber ich meine, Pitcher macht aber auch viel. Also es ist auch deren Ding und sie müssen selber wissen, wie sie es machen wollen. Wir würden es empfehlen, dass man Nervling auch mal am Wochenende spielen lässt. Also nicht nur am Sonntagabend, sondern vielleicht auch am Samstagabend oder am Freitagabend, sodass Leute da auch die auf, also das Ausgehen dann auf den Freitag und den Samstag legen, dann auch einmal eine Chance haben, die dann willig mitzunehmen. Ja. Mehr fällt mir gerade, glaube ich, will ich nicht ein. Ich könnte noch irgendwie über die Blogs reden, die ich gerade, oder die Blogposts, die ich gerade gemacht habe. Das mache ich aber einfach nicht. Vielleicht schreibe ich es drunter, ich weiß es nicht. Das war ein Hallo, ich bin wieder da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.